Die koreanische Fußballmannschaft der Frauen trat in der Vorschlussrunde des FIFA Frauen World Cups unter 20 Jahren 2016. Am 24. November besiegte sie im Viertelfinale die spanische Mannschaft mit 3:2. Das Halbfinale wird am 29. November stattfinden.